einsam, ohne dich, ohne Sonnenschein. Der Tag ist grau, die Nacht ist kalt, der Winter lang und ich muss alleine sein. Oh, warum bist du so weit weg? Dein Herz gehört mir, doch wir werden uns wiedersehen und dann bleib ich bei dir. Juanita, wenn für uns beide die Sonne scheint, dann wirst du glücklich sein mit mir für immer. Juanita, Tag und Nacht denk ich nur noch an dich, bitte warte auf mich, Juanita. Stadt langsam dunkel wird, bin ich allein und lese wieder deinen Brief und sehne mich so nach dir. Nimm die Gitarre von der Wand, spiel ein trauriges Lied und dann sing ich von Wiedersehen. Juanita mit dir, Juanita. Wenn für uns beide die Sonne scheint, dann wirst du glücklich sein mit mir für immer, Juanita. Tag und Nacht denk ich nur noch an dich, bitte warte auf mich, Juanita. Juanita, wenn für uns beide die Sonne scheint, dann wirst du glücklich sein mit mir für immer, Juanita. Tag und Nacht denk ich nur noch an dich, bitte warte auf mich, Juanita.